gewiss. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss. Wird gleich die Hilfe abgeschoben. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss. Wird gleich die Hilfe aufgeschoben. Wird sie doch drum nicht aufgehoben, drum nicht aufgehoben. Denn Gottes Wort bezeiget dies, Gottes Wort bezeiget dies, bezeiget dies. Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, gewiss, gewiss. Denn Gottes Wort bezeiget dies, denn Gottes Wort bezeiget dies. Gott hilft gewiss. Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, denn Gottes Wort bezeiget dies. Gott hilft gewiss.